Hallo, heute erzähle ich euch ganz kurz etwas über Wolfgang Amadeus Mozart. Keine Sorge, das wird nicht kompliziert. Mozart wurde 1756 in Salzburg geboren. Schon als kleines Kind war er sehr besonders. Stellt euch vor, mit 5 Jahren konnte er nicht nur Klavier spielen, sondern auch eigene Musikstücke schreiben. Er reiste mit seinem Vater und seiner Schwester durch Europa und spielte vor Königen und Herrschern. Alle fanden ihn unglaublich talentiert. Mozart hatte viele bekannte Stücke geschrieben und eines davon heißt Eine kleine Nachtmusik. Es klingt leicht und sehr fröhlich und wird auch heute noch oft gespielt. Seine Musik hat ihn berühmt gemacht, aber sein Leben war nicht einfach. Mit nur 35 Jahren ist er gestorben. Trotzdem wird er immer als einer der größten Musiker der Geschichte gefeiert. Wenn ihr noch nie Mozart gehört habt, probiert es mal. Seine Musik ist wirklich etwas Besonderes. Danke fürs Zuhören.